mich, Mom. Ich geh nicht zum Arzt. Schmerzen legen mich lahm. Doch ich geh nicht zum Arzt. Alles dreht sich im Magen. Doch ich geh nicht zum Arzt. Ich bin eh schon im Arsch. Ich geh nicht zum Arzt. Bitte rede nicht, Mom. Ich geh nicht zum Arzt. Schmerzen legen mich lahm. Doch ich geh nicht zum Arzt. Alles dreht sich im Magen. Doch ich geh nicht zum Arzt. Er versteht keinen Spaß. Ich geh nicht zum Arzt. Egal wie ich was mache, ich mach's verkehrt. Es gibt immer irgendwen, der sich über mich beschwert. Sie sagen, was du machst, kommt uns ziemlich bekloppt vor. Junge, bist du noch bei Sinn? Such dir lieber schnell einen Doktor. Aber alles ist okay, ich krieg alles auf die Reihe. Gut abgesehen von den schwarzen Stücken, die ich bei, läuft mein Leben so geschmeidig wie eine lückenlose Line. Wär ich nicht real, dann wird das vielleicht auch so sein. Doch in Wahrheit ist mir klar, dass mir noch niemals etwas klar war. Und was ich morgens kack, sieht aus wie ein Kaninchenkadaver. Abgesehen von der Scheiße ist mein Erscheinungsbild wie solchen. Immer unter Quarantäne und nur ungern unter Leuten. So sieht das aus, ich geh nur an dunklen Tagen raus. Und dank meiner Ernährung fallen mir bald schon alle Haare aus. Wozu der Arzt jetzt noch, der boxt mir eh nur stark aufs Knie. Schaut kurz in mich rein und sagt dann, dass es für mich schwarz aussieht. Bitte rede nicht, Mom, ich geh nicht zum Arzt. Schmerzen legen mich lahm, doch ich geh nicht zum Arzt. Alles dreht sich im Magen, doch ich geh nicht zum Arzt. Ich bin eh schon im Arsch, ich geh nicht zum Arzt. Bitte rede nicht, Mom, ich geh nicht zum Arzt. Schmerzen legen mich lahm, doch ich geh nicht zum Arzt. Alles dreht sich im Magen, doch ich geh nicht zum Arzt. Er versteht keinen Spaß, ich geh nicht zum Arzt. Ich bin manchmal stark gestört und weiß oft nicht, was ich rede. Aber hab ich einmal Stress, red ich's mir nicht von der Seele. Denn ich brauch keinen Psychiater, ich brauch nur nen Kater. Und das jeden Tag, Mann, vollkommen im Arsch, Mann. Ich will nicht drüber reden, wenn es mich nicht interessiert. Und ich kann auch gar nicht reden nach den ersten 70 Bier. Und ihr braucht auch gar nicht reden, ich bin jetzt noch nicht im Hier. Boah, ich kann euch nicht verstehen, ich bin gestern Nacht krepiert. Und jetzt creep ich durch die Gegend als total verwirrter Zombie. Ich komm eigentlich gar nicht klar, doch weiß noch, wie das mit der Bon ging. Wenn ich Mädels zuquatsche und wie der letzte Honkling, weisen sie mich türlich ab, doch ich kill sie mit der Toms. Bitte rede nicht, Mom, ich geh nicht zum Arzt. Schmerzen legen mich lahm, doch ich geh nicht zum Arzt. Alles dreht sich im Magen, doch ich geh nicht zum Arzt. Ich bin eh schon im Arsch, ich geh nicht zum Arzt. Bitte rede nicht, Mom, ich geh nicht zum Arzt. Schmerzen legen mich lahm, doch ich geh nicht zum Arzt. Alles dreht sich im Magen, doch ich geh nicht zum Arzt. Er versteht keinen Spaß, ich geh nicht zum Arzt. Meine Mom sagt, Kind, du warst 2 Jahre nicht beim Arzt. Ich sag, egal, Mama, in meinen Augen kommt der Arsch nicht klar. Er ist dreckig und verarscht die Patienten hier und da. Ich glaub, er wechselt nie die Nadel, nimmt sie für den nächsten Tag. Ekelhafter Kram, jeder darf mal ran. Wenn du Glück hast, hast du am nächsten Tag nur 10 Pickel am Arm. Nee, lass mal, ich bleib bei Gras, das ist meine Medizin. Denn anstatt Praxisgebühr kauf ich mir lieber 10er Weed. Ich nenn mich selber Dr. Luizid und gründe eine Praxis über Peace-Forschung, Weed-Sorten, Ziehorten und so ein Schwachsinn. Ich sag noch, dass ich Latein spreche und Chirurg bin. Frauen zu Uhren, Pip und Jackals Figur, Schnitt. Ich sag's doch, ich bin der Arzt des Vertrauens, der bei Hausbesuchen versucht, die teuersten Sachen zu klauen. Durchgehend Ganja missbraucht. Ich bin der Arzt, der für seinen Lohn noch Organe verkauft. Bitte rede nicht, Mom, ich geh nicht zum Arzt. Schmerzen legen mich lahm, doch ich geh nicht zum Arzt. Alles dreht sich im Magen, doch ich geh nicht zum Arzt. Ich bin eh schon im Arsch, ich geh nicht zum Arzt. Bitte rede nicht, Mom, ich geh nicht zum Arzt. Schmerzen legen mich lahm, doch ich geh nicht zum Arzt. Alles dreht sich im Magen, doch ich geh nicht zum Arzt. Er versteht keinen Spaß, ich geh nicht zum Arzt.